Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wir machen heute den Abschluss inshallah von unserem Buch Tafsir beziehungsweise von der Broschüre Tafsir Kalimat Tawhid, also die Erklärung von dem Wort des Tawhids. Wir haben schon alhamdulillah fast alles fertig. Jetzt machen wir heute den Abschluss. Und wir machen das wie immer. Ich lese das auf Arabisch vor, übersetze das und dann, wenn notwendig ist, mache ich eine kleine Erklärung dazu, inshallah. Der Sheikh sagt: وَتَمَامُ هَذَا أَن تَعْرِفَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَدْعُونَ صَالِحِينَ مِثْلَ الْمَلَائِكَ وَعِيسَى وَعُزَيْرَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ. Er sagt: Der Abschluss von diesem Ganzen ist, dass du wissen musst, dass die Mushrikin, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekämpft hat, damals zu ihrer Zeit, sie haben damals rechtschaffene Leute angebetet oder rechtschaffene angebetet, wie zum Beispiel Engel oder Isa alaihi wasallam oder Uzair alaihi wasallam oder andere von den Awliya. فَكَفَرُوا بِهَذَا مَعَ إِقْرَارِهِمْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ وَالرَّازِقُ وَالْمُدَبِّرُ. Und trotzdem haben sie Kufr begangen, obwohl sie bestätigt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Versorger, der Schöpfer und der Verwalter von allen Sachen ist. Und das ist eine der wichtigen Sachen, die wir wissen müssen, meine lieben Brüder. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen Unterschied gemacht zu den ganzen Kufar, zu den ganzen Mushrikin damals. Egal, was sie angebetet haben, egal, wen sie angebetet haben, ob es ein Engel war, ob es ein Prophet war, ob es ein rechtschaffener Mann war, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie alle bekämpft. Bekämpft bedeutet zwei Sachen. An erster Stelle war er gegen sie. Mit Herzen, mit Iman, mit Verständnis, mit dem Tawhid. An zweiter Stelle, später hat er sie dann wirklich bekämpft. Weil diese Sache hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam abgelehnt und diese Sache ist abzulehnen in unserem Glauben. Und subhanallah, die heutigen Götzenanbieter, die sagen, ja, Schirk bedeutet nur, passt auf, also Götze, Schirk bedeutet nur, wenn wir eine Götze anbeten. Und nicht, wenn wir Engel anrufen, wenn wir Propheten anrufen, wenn wir Rechtschaffene anrufen, wenn wir bei ihren Grab Dua machen, wenn wir ihre Namen rufen, das bedeutet das nicht, sagen die heute. Die sagen, heute ist nur Schirk, wenn sie Götzen anbieten. Und der Beweis aber ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam keinen Unterschied gemacht hat zwischen ihnen. Er hat sie alle bekämpft, aber gegen alle. Ob sie jetzt Engel angebetet haben, ob sie Propheten angebetet haben, wie Isa und Uzair, die Christen haben und beten immer noch Isa alaihi wasallam an, ob es Sohn ist oder ob sie sagen, er ist Gott selber. Und die Juden haben Uzair alaihi wasallam angebetet. Viele kennen nicht Uzair, aber inshallah erzählen wir mal die Geschichte. Aber auch ein Prophet haben Uzair angebetet. Viele haben Engel angebetet und viele haben andere Rechtschaffen angebetet, subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen Unterschied gemacht. Er hat nicht gesagt, okay, du, wenn du Prophet anbetest, okay, aber du, wenn du Götze anbetest, bist nicht okay. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, alles, was außer Allah angebetet wird, ist nicht zu akzeptieren. Ja? Wenn du Fehler machst hier und da, kein Problem. Aber dass du Schirk machst, dass du jemanden neben Allah oder außer Allah anbetest, das geht nicht. Das ist eine Grenze, die überschritten wird. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig, was wir verstehen müssen. Diese Grenze darf nicht überschritten werden. Subhanallah. Und leider, heute haben wir Muslime, oder sie nennen sich Muslime, sie sagen, Schirk ist nur, wenn man Götze anbietet. Ja? Natürlich, subhanallah, die meisten von ihnen sind unwissend, sie folgen ihren Vätern, so wie die Leute vorher ihren Vätern gefolgt sind. Die sagen, mein Vater und mein Opa und dessen Vater hat schon das alles gemacht, jetzt kommst du mir und willst mir das erzählen. Sie machen Tawaf um Grab von Hussein und Hassan, angebliche Grab, und sie rufen ja Badawi, sie rufen ja Abdul Qadir, und dazu kommen wir noch alles. Sie rufen all diese Namen, und all diese Sachen haben keine Grundlage im Islam, und all diese Sachen sind eigentlich Götzenanbetung, sind eigentlich Schirk. Und diese Sachen sind abzulehnen in unserer Religion. Dann sagt der Sheikh weiter, وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَرَفْتَ مَعْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sehr schön. Sag, wenn du das weißt und das, was wir vorher durchgenommen haben, dann kennst du die Bedeutung von La ilaha illallah. Alaikum salam. Dann kennst du die Bedeutung von La ilaha illallah. Warum? Weil du weißt, dass niemand angebetet werden darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist der Grundkern von La ilaha illallah. Egal, ob es ein Engel ist, ein Prophet ist und so weiter. Wir können das immer wiederholen. Subhanallah. Das spielt keine Rolle. Dann sagt er weiter, وَعَرَفْتَ أَنَّ مَنْ نَخَّ نَبِيًّا أَوْ مَلِكًا أَوْ نَدْبُهُ أَوْ اِسْتَغَاثَ بِهِ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ. Er sagt, dann weißt du auch, jemand, der einen Propheten oder einen Engel oder irgendjemanden anstelle seiner verehrst, wenn du diese Person verehrst, anrufst, neben Allah, außer Allah, mit Allah, ja, und du suchst Zuhilfe bei ihm, dann hat diese Person den Islam verlassen. Und hier ist ein wichtiger Punkt anzusetzen, wenn er diese Sache natürlich wissentlich macht. Also wir reden nicht von jemand, der tut öffentlich Koran und Islam verleugnen. Nein, wir reden von Leuten, von unseren Leuten, die irre gegangen sind. Wir sehen das sehr viel in den Balkanländern. Die sind sehr in die Irre gegangen, weil sehr viel Sufismus reingekommen ist. Und der Sufismus hat sehr viel zerstört, subhanallah. Und sie machen Sachen, die eigentlich Schirk sind und die sie eigentlich von der Religion rausschmeißen. Aber im Islam gibt es so etwas, das nennt sich Entschuldigung, eine Ausrede durch Unwissenheit. Eine Ausrede, es gibt große Schirke, wo es keine Ausrede gibt, und es gibt kleine Schirke, oder es gibt Stufen von Schirk, kann man sagen, wo es Ausrede gibt. Ja, wie zum Beispiel solche Sachen, wo die von klein auf sind sie erzogen mit dieser Sache, nie hat ihnen das jemand erklärt. Du kannst nicht hingehen und sagen, du bist Kafir. Und der sagt nicht, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Er muss ihm erst diese Sache erklären, du musst ihm Verständnis geben und so weiter. Inshallah, wir machen noch ein spezielles Thema für diese Sache. Weil viele Leute, die schmeißen mit dem Kufr, mit dem Takfir um sich, als ob das irgendwas wäre umsonst. Ha? Ja, wer will Kafir werden? Hier, komm. Komm, wer will da gut werden? Komm, wer will das tun? Komm. So ist das nicht. Religion ist kein Spiel. Wir müssen ernst bleiben. Ja? Und wichtig ist, dass wir unsere Brüder nicht so schnell, so leicht rausschmeißen, subhanallah, aus der Religion. Denn die kommen rein, die lieben Allah subhanahu wa ta'ala, die lieben den Gesandten und sie machen einen Fehler. Und unsere Aufgabe ist, ihnen diese Sache zu erklären, bevor wir irgendjemanden aus der Religion rausschmeißen. Auf jeden Fall, was wir lernen, ist immer allgemein. Wir lernen immer allgemein. Wer das und das macht, wie wenn wir sagen, wer einen Buchstaben vom Koran leugnet, ist Kafir. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, nein, das kann nicht sein, dass im Koran steht, und sagt, A'udhu Billah, wie kannst du sowas sagen? Und vielleicht hat er das nie gelesen. Vielleicht hat er Koran nicht einmal gelesen, aber sein Gedanke ist so. Subhanallah. Sein Gedanke ist so, das heißt nicht, dass du ihn von der Religion rausschmeißt. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, wir lernen alles allgemein. Dann sagt der Sheikh weiter, وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Und das ist der Kufr, das ist der Ungläube, oder das ist diese Untat, die dich aus der Religion sozusagen schmeißt, weswegen der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sie bekämpft hat. Was? Schirk. Weil sie neben Allah, außer Allah, jemanden angebetet haben. Und dabei hat es gar keine Rolle gespielt. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen das immer wieder erwähnen. Es spielt keine Rolle, wen du anrufst, wen du anbetest, wen du um Hilfe bittest. Wenn du das machst, wissentlich, du bist raus aus der Religion, subhanallah. Du bist raus aus der Religion. Und der Gesandte Allah hat nicht unterschieden. Hat keinen Unterschied gemacht in diesen Sachen, subhanallah. Er hat keinen Unterschied gemacht, ja okay, wenn der Prophet anruft und der Engel, dann ist kein Problem, aber wenn die Steine anbeten, dann ist Problem. Nein. Du kannst sagen, ja Mohammed, ja, du rufst jetzt unter Propheten und sagst, oh Mohammed, gib mir ein Kind. Schirk, schmeiß dich aus der Religion raus, wenn du das wissentlich machst. Subhanallah, gibt Leute, die schreiben so Brief, bei in Medina schreiben so Brief, was sie alles wollen, wie beim Weihnachtsmann. Ja? Schreiben so Zettel, ich hätte gern das, das, das, und dann gehen sie und schmeißen sie beim Propheten rein. Subhanallah. Ja, und die Wärter sehen das und, subhanallah, als ob der Professor Sam nachts aufsteht, ja, wenn alle weg sind, geht und liest dann die Sachen durch. Allah musta'an. Weil die sagen, nein, wir bitten nicht den Propheten, wir bitten ihn, dass er Dua für diese Sache macht. Allah musta'an. Ja, wie soll er Dua machen? Subhanallah. Es gibt nur eine einzige Sache, wo der Gesandte Allah s.a.w. gesagt hat, er sagt, wenn du Salawat auf mich machst, wenn du sagst, Allahumma salli ala Muhammad, dann kommt ein Engel und gibt mir diesen Gruß, und Allah gibt dir das Zehnfache zurück. Aber guck mal, viele checken das nicht. Und die meisten, die haben keine Ahnung, die kennen nicht mal Arabisch, subhanallah. Wir sagen, Allahumma salli على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا wir sagen oh Allah, oh, wir sagen oh Allah, wir rufen oh Allah, salli ala Muhammad. Also überbringen ihnen den Salawat von uns. Wen bitten wir? Allah eigentlich. Und die Leute sagen, nein, nicht über den Propheten anbeten. Subhanallah. Also es gibt keinen Unterschied. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat sie alle bekämpft in dieser Sache. Dann sagt der Sheikh weiter. Oh, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ, wenn zu dir jemand sagt, من المشركين, von den Götzen anbeten, نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر يمكن هؤلاء صالحين أن يكونوا مقربين ونحن ندعوهم وننظر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة وإلا نحن نفهم أن الله هو الرازق المدبر أو هو الخالق المدبر. Sagen, wenn einer sagt, wenn einer zu euch sagt von den Mushrikin oder von denen, die unwissend sind, weil sie so normalerweise, die haben nicht so viel Ahnung, aber deren Köpfe, die sagen so etwas. Die sagen, wir wissen, Allah ist der Versorger, Allah ist der Schöpfer, Allah ist der Verwalter und so weiter. Aber diese Rechtschaffenen, diese Leute, diesen Rechtschaffenen, die waren zu Allah subhanahu wa ta'ala gestellt. Guck mal, die haben den ganzen Tag gebetet, die haben so ein Bad gehabt und die haben so viel Sadaqa gegeben, die haben nur Gutes gesprochen. Die sind doch mit Allah subhanahu, die sind doch Awliya, die sind doch mit Allah subhanahu so. Die können doch, wir können sie doch bitten. Wir können sie doch bitten und wir können doch und dann tun sie bei Allah subhanahu wa ta'ala was? Fürsprache einlegen für uns. Ja? Und wir wissen, Allah ist der einzige Schöpfer, Allah ist der einzige Verwalter, Allah ist der einzige Versorger. Aber die sind halt näher. So als ob sie zu dir sagen, einem König, und heute ist das modern geworden, einem König, du kannst auch nicht direkt mit dem König reden, du musst so über den Minister gehen, über so und so, musst erstmal so Briefe schreiben, bis es zum König kommt. Subhanallah. Muss so und so und so gehen, bis es zum König kommt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht so. Allah subhanahu wa ta'ala, du kannst mit Allah reden, ohne irgendwelche Vermittler dazwischen. Subhanallah. Auf jeden Fall, wenn jemand zu euch das sagt, ja, wir wissen das, Allah, eigentlich sie bestätigen nur Tawhid al-Rububiyya. Wir haben das gehabt. Wir wissen das, aber wir wollen die trotzdem anrufen. Warum? Weil ihre Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala ist näher. Ja? Sie sind Rechtschaffene, somit sind sie bei Allah subhanahu wa ta'ala näher. Tayyib. Inshallah werden wir dieses Thema auch mal irgendwann machen. Inshallah werden wir auch irgendwann dieses Thema machen. Du kannst rechtschaffene Leute, wenn sie am Leben sind, bitten. Kannst du hingehen, kannst sagen, ja, Sheikh, kannst du für mich Dua machen, das Allah subhanahu so und so. Kannst du machen, diese Sache. Barakallahu. Kannst du machen, diese Angelegenheit. Aber wenn sie tot sind, khalas, du kannst, Allah subhanahu sagt im Koran, du kannst sie nicht hörend machen. Du kannst, egal was du tust, du kannst sie nicht hören machen, du sagst doch. Kann ich. Die sagen doch. Doch? Geht? Allah sagt nein, die sagen doch. Wer lügt? Subhanallah. Ja, die Sache ist eindeutig. Die Sache ist eindeutig, subhanallah. Und die kommen mit Ausreden. Wir werden all diese Themen, inshallah, machen. Wir machen ja Stück für Stück, bauen darauf auf. Wir werden diese ganzen Sachen, inshallah, durchnehmen, damit ihr die ganzen Thesen mal hört, was sie sagen und wie wir diese ganzen Sachen widerlegen können. Subhanallah. Auf jeden Fall sagt dann, كَلَامُكَ هَذَا مَذْهَبْ أَبِي جَهْلُ وَمِثْلُ. Er sagt, das, was du sagst, hat Abu Jahl und die anderen auch schon gesagt. Subhanallah. Was? Haben die gesagt? Ja, Abu Jahl, Abu Lahab und die ganzen Mushrikin damals. Was haben die gesagt? Allah ist der Verwalter, Allah ist der Versorger, Allah ist der Sohn. Steht im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, frag sie. Wer bringt das Tote aus dem Lebendigen und das Lebendige aus dem Toten? Wer lässt das Tag zu Nacht werden, die Nacht zu Tag werden? Wer verwaltet all diese Dinge? Frag sie, die werden sagen, Allah. Und sie haben gesagt, Allah. Subhanallah. Sie haben gesagt, Allah macht das. Warum? Und wollt ihr nicht Gottes Fürchtig hören? Wollt ihr nicht Allah fürchten? Einzig und allein anbeten? Nein, wir wollen unsere Götzen als Vermittler nehmen. Genau das, was Abu Jahl und Co. gesagt hat, kommen jetzt einige Muslime sagen genau das Gleiche. Was ist der Unterschied? Die sagen, ja, die haben Götzen angebetet und wir beten Propheten an. Subhanallah. Der Prophet hat keinen Unterschied gemacht in diesen Sachen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen Unterschied in diesen Sachen gemacht. Und subhanallah, subhanallah, heute ist sogar schlimmer. Heute ist schlimmer, weil die Mushrikin damals, ja, die Mushrikin damals, wenn ihnen etwas Schlimmes passiert ist, dann haben sie Allah subhanahu wa ta'ala allein angebetet. Ganz allein. Und Allah sagt das Beispiel im Koran. Wenn sie auf dem Schiff sind und das Schiff fängt an zu wackeln und zu stürmen und zu tun, dann alle, die da drauf waren, auf einmal 100% Gläubige. 100% Iman. Sie beten Allah subhanahu wa ta'ala allein an. Diese rufen nicht ihre Götzen an. Und Allah rettet sie, subhanallah. Und dann fangen sie trotzdem wieder auf dem Land an, Schirk zu machen. Aber heute, wenn das Flugzeug abstürzt, keiner sagt ja Allah. Die sagen ja Hussein, ja Bedawi, ja subhanallah. Wenn Hussein und alle Sahaba heute da wären, subhanallah, die würden sie köpfen. Die würden diese Leute wissen, Allah, wie Ali radiallahu das gemacht hat. Zur Zeit von Ali radiallahu kam schon diese erste Gruppe und die haben gesagt, Ali ist Gott. Ali ist Sohn Gottes, Ali ist Gott selber. Wie die Christen haben die gemacht. Und Ali radiallahu hat sie alle köpfen lassen. Subhanallah. Hat ihnen gezeigt, mit dieser Sache machen wir keinen Spaß. Subhanallah. Ali radiallahu hat mit den Khawarij nicht das gemacht. Zu den Khawarij hat er gesagt, Ikhwanuna bagaw alayna. Er hat gesagt, unsere Brüder, die haben ein bisschen übertrieben. Die waren ein bisschen extrem gegenüber uns. Aber er hat sie trotzdem Brüder genannt. Aber Schirk, hört auf. Grenze vorbei, überschritten. Du machst nicht so in diese Sache. Du machst keinen Spaß mit Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Sache ist ernst. Deswegen, subhanallah, heute ist schlimm. Flugzeug stürzt ab, der sagt nicht ja Allah alleine, der ruft andere Leute an. Allah musta'an. Die Mushrikin damals waren in dieser Sache besser als die Muslime heute. Möge Allah uns bewahren. Subhanallah, ist gewaltig diese Angelegenheit. Der Sheikh sagt, فَإِنَّهُمْ يَدْعُونَ عِيسَى وَزُبَيْرًا وَالْمَلَائِكَ وَالْأَوْلِيَا يُرِيدُونَ ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Die Leute, die Isa a.s. und Uzair und die Engel und die Awliya anbieten, sind wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran. Er sagt, und diejenigen, die neben Allah Schutzherren suchen, sie sagen, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Wir beten sie nicht an, also wir beten sie nur an, damit sie uns Allah näher bringen. Subhanallah. Allah subhanahu sagt das schon im Koran, dass diese Leute kommen und sagen, wir beten sie nur an, damit sie uns Allah näher bringen. Subhanallah. Und Allah subhanahu sagt, وَقَالَ تَعَالَى وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Und sie sagen, Allah subhanahu sagt im Surah Yunus, er sagt, sie beten neben Allah oder ohne Allah etwas an oder jemand an, das ihnen weder schadet noch nützt. Und sie sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Ich muss mir vorstellen, wie krank Leute waren. Die haben Datteln als Götze genommen und wenn sie Hunger hatten, haben sie ihren Gott gegessen. Wie funktioniert dieser Gedanke? Subhanallah. Allah musta'an. Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall, Allah subhanahu sagt, jene, die neben Allah sich Awliya nehmen, Schutzherren suchen, sie sagen, wir beten nur sie an, damit sie uns Allah näher bringen. Subhanallah. Und diese Sache nutzt ihnen nichts und sie hat ihnen nichts genutzt. So wie den Leuten es damals nicht genutzt, nutzt es heute auch nicht. Subhanallah. Sie sagen heute auch, ja, wir beten sie nicht an, sondern wir wollen nur, dass sie Fürsprache bei Allah sind für uns. Warum? Weil sie sind rechtschaffen, weil sie sind Salihin, weil sie sind Propheten, sie sind Engel, sie sind das. Wir beten sie nicht an, wir wollen sie nur als Vermittler zwischen uns, weil wir können doch nicht den König direkt ansprechen. Nein, du kannst. Du kannst. Du musst sogar. Nicht nur du kannst, du musst das machen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Anbetung für sich einzig und allein das Recht gegeben. Deswegen sagen wir, La ilaha illallah bedeutet nicht, es gibt keinen Gott außer Allah. Es bedeutet, keiner hat das Recht, angebetet zu werden außer Allah. Keiner hat das Recht. Es gibt Leute, die beten andere an. Es gibt falsche Götter. Aber nur Allah subhanahu wa ta'ala hat das Recht, angebetet zu werden. Und das ist sehr, sehr wichtig. Allah subhanahu nimmt keine Vermittler. Allah subhanahu braucht keine Vermittler. Und Allah subhanahu hat noch nie Vermittler gebraucht. Subhanallah. Du kannst direkt, wenn du etwas willst, und das ist nebenbei eine, die höchste Stufe von Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wenn du ein Anliegen hast, du kannst zu einem Sheikh gehen, der erlebt. Und sagst, ja, Sheikh, machst du Dua, weil der macht das rechtschaffen als du vielleicht. Aber besser ist, wenn du Allah direkt fragst. Frag Allah direkt. Wo ist dein Problem? Allah sagt, wir sind ihnen näher als ihre Halsschlagader. Wo ist deine Halsschlagader? Wo ist deine Halsschlagader? Allah sagt, wir sind ihnen näher als ihre Halsschlagader. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sag zu meinen Dienern, wir sind ihnen nah. Wenn sie mich bittet, dann gebe ich ihnen. Und wir bitten andere. Allah sagt, bittet mich, wir sagen, wir bitten andere. Allah sagt, bittet mich, damit ich euch erhöre, die sagen nein. Ich bitte andere, irgendwelche Gräber. Gehst in die Türkei, da gibt es, mashallah, wie viele Tausende von Gräbern, von irgendwelchen Shayatin. Die gehen, machen Dua und sagen, ja, so und so. Und da steht doch Name, damit du, manchmal steht doch Dua drauf, welche Dua du machen sollst. Das ist speziell. Da gehst du hin zu diesem Grab, machst du die Dua und dann kriegst du viel Baraka. Du kriegst keinen Baraka, du kriegst Verlust in deinem Leben. Du wirst erniedrigt, wenn du so stirbst in diesem Zustand, wissen nicht, Allah muss da ein. Möge Allah uns bewahren für diese Sache. Dann sagt der Sheikh weiter. Der Sheikh sagt weiter hier. فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا تَأَمُّلًا جَيِّدًا عَرَفْتَ أَنَّ الْكُفَّارِ يَشْهَدُونَ لِلَّهِ بِتَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ Sagt, wenn du darauf aufgepasst hast, dann weißt du, dass die Kuffar zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie bezeugen Tawhid al-Rububiyya. Und wie gesagt, es gibt drei Kategorien von Tawhid: Rububiyya, Uluhiyya und Asma und Sifat. Rububiyya ist die Herrschaft, dass du sagst, Allah ist der Versorger, der Verwalter, derjenige, der Regen bringt, derjenige, der Leben gibt und sterben lässt und so weiter. Das haben die Kuffar damals auch gesagt. Haben sie auch gesagt. تفرط بالخلق والرزق والتدبر wie wir gerade gesagt haben, man sagt, das ist das, dass du Allah eins machst, dass er der Schöpfer, einzige Schöpfer ist, einzige Verwalter ist und so weiter. وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء ويقصدون أنهم يقربون إلى الله ويشفعون عندهم. Und trotzdem haben sie damals Isa a.s. oder die Engel oder die anderen Rechtschaffenen verehrt oder vergöttert, und sie haben damit gesagt, ja, das soll uns einfach nur Allah subhanahu wa ta'ala näher bringen, sie sollen einfach Fürsprecher für uns sein bei Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Und er sagt dann weiter, وَعَرَفْتَ أَنَّ مِنَ الْكُفَّارِ خُسُوسًا النَّصَارَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ الليل والنهار. Subhanallah. وَيَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا وَيَتَسَدَّقُ بِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا معتزلا في سمعته عن الناس. Und dann weißt du, dass die Kuffar und ganz besonders die Christen, sie beten Allah subhanahu wa ta'ala nach ganzer Nacht und ganzen Tag. Schaut mal die Menschen heute. Und damals und heute gibt Menschen, die heiraten nicht, die essen wenig, die sind nur mit Gott beschäftigt. Also Gott in Anführungszeichen. Ja, den ganzen Tag und Nacht sind sie am Beten. Ja, und sie machten, leben sie in Askese. Ja, sie haben sich der ganzen Welt, sie haben gesagt, die Welt wollen wir nicht. Wir wollen nur Gottes Liebe sozusagen. Ja, und sie spenden viel und sie leben abgeschieden in so Einzel, wie gerade gesagt, in Askese, wie nennt man das? In so einzelnen, früher hat man in Höhlen, jetzt lebt man so einzelnen Bunkern. Ja? Und die ganz alleine sind für sich. Ja, sie sind wie ein Gebäude für sich alleine und sie bleiben da und den ganzen Tag abgeschieden von den ganzen Menschen. Und sie beten Allah subhanahu wa ta'ala, also sie beten ihren Gott sozusagen die ganze Zeit an. Und was ist mit diesen Leuten? Ganzen Tag und ganze Nacht sie beten, subhanallah, ganze Nacht und ganzen Tag beten sie. Und all diese Sachen bringt ihnen nichts. All diese Sachen bringt ihnen nichts. Subhanallah. Und als Amr radiallahu anhu, eine Erklärung von Anfangssure von Al-Ghashiya, Al-Ataka Hadith Al-Ghashiya, als Amr diese Verse gehört hat, hat er angefangen zu weinen. Ja. Warum? Weil da drin ist, Leute, die ganzen Tag was machen, aber trotzdem sie kommen in die Hölle. Amr hat angefangen zu weinen. Sag, warum weinst du? Sag, guck mal, diese Menschen, ganzen Tag und ganze Nacht, sie sind am Beten und trotzdem sie kommen in die Hölle. Warum? Weil Tawhid nicht stimmt. weil sie die eine einzige Sache nicht machen. Wenn sie das machen würden, sie wären höher als wir. Was ist das? Allah einzig und allein anbeten und keinen Schirk machen. Nicht Isa a.s. als Sohn nehmen, nicht ihn als Gott selber nehmen, nicht ihn in den drei. Allah sagt, sag nicht drei. Sag nicht, dass Allah drei ist. Sag nicht, dass Allah zwei ist. Sag nicht, dass Maryam und Isa a.s. neben Allah Götter. Sag das nicht. Sag nicht, dass Isa a.s. der Sohn Gottes ist. Sag nicht, dass Isa a.s. Sohn ist. Dass er der Gott ist. Allah subhanahu wa ta'ala wird am jüngsten Tag sagen, ja Isa, hast du zu den Leuten gesagt, nimm mich und meine Mutter Götter neben Allah? Und Isa a.s. sagt, ja Allah, subhanallah, du kennst mich. Er sagt, ich habe nichts gemacht, außer das, was du mir befohlen hast. Ich habe zu ihm gesagt, betet Allah an, meinen und euren Gott. Subhanallah. Und er wird zu ihnen sagen, in der Bibel steht er sogar drin, am jüngsten Tag, sie werden kommen, sagen, haben wir nicht in deinem Namen das gemacht, in deinem Namen dies getan, in deinem Namen? Und Isa a.s. wird sagen, laut ihrer Bibel, geht fort, ich kenne euch nicht. Subhanallah, das ist gewaltig, diese Leute. Und wir müssen mit unseren muslimischen Brüdern da Mitleid haben, anstatt sie direkt aus der Religion auszuschmeißen. Wir müssen traurig sein, wie Umar traurig war. Wenn wir Leute sehen, die machen diese Schirk-Angelegenheit, dann muss unser Herz das treffen. Wir sind natürlich wütend über die Tat, aber wir sind gleichzeitig traurig für sie, dass sie das machen. Wir müssen Mitleid empfinden für unsere Geschwister, subhanallah. Wenn wir sehen, dass unsere muslimischen Brüder oder Schwestern das machen, dann gehen wir hin, voller traurigen Herzens. Und sie erklären diese Sache, versuchen sie davon wegzubringen, subhanallah. Und nicht, wir schmeißen sie raus und wir machen was weiß ich, andere Sachen, wir schließen sie von der... Nein, das machen wir nicht, subhanallah. Wir sind traurig, subhanallah. Auf jeden Fall sagt der Sheikh weiter, وَمَعَ ذَلِكَ und trotz dessen, كَافِرٌ عَدُوٌ لِلَّهِ. Trotz dessen, weil sie so viel anbieten, die Christen, weil sie so viel Anbetung machen und sie sind einzeln und sie heiraten nicht und sie spenden so viel und sie fasten so viel und so weiter. Trotzdessen, sie sind Kafir und Feinde Allahs. Warum? Sie machen Tauhid nicht. Subhanallah. Ja? Und er sagt, Mukhalliden fi nar, ewig in der Hölle zu bleiben. Ja? Ewig in der Hölle zu bleiben. Wenn du eine Sache nicht machst, wenn du die eine Sache machst, Tauhid, richtig machst und alles andere falsch machst, kein Problem. Kein Problem. Allah sagt das im Koran. Allah sagt, Allah vergibt nicht, wenn du ihm etwas beigesellst. Aber darunter vergibt er, wem er will. Du hast 1000 Leute getötet? Kein Problem. Du machst Reue, Allah verzeiht dir. Vielleicht du machst keine Reue, aber Allah verzeiht dir trotzdem. Warum? Weil du hast nicht Schirk gemacht. Subhanallah. Tauhid ist so, so wichtig, subhanallah. Das ist unbeschreiblich. Deswegen sagt Luqman a.s. zu seinem Sohn, er sagt, فَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Er sagt, Schirk ist das größte Unrecht, was man tun kann. Und größte Unrecht. Subhanallah. Die Leute beschweren sich, ja, das ist Unrecht. Ja, mach du mal das größte Unrecht nicht. Die sagen, ja, aber diese Teresa, was weiß ich, die waren doch so tolle Leute. Ja, waren tolle Leute. Die waren lieb und die waren nicht ungerecht zu den Leuten. Aber sie waren zu dem Schöpfer ungerecht. Subhanallah. Dann lieber, du bist ungerecht zu den Menschen, aber nicht zu dem Schöpfer. Ja, nicht, dass jemand sagt, jetzt Herr Abu Mikael hat gesagt, ich kann die Leute schlecht behandeln. A'udhu billah. Nein, aber lieber ist das. Bei Allah. Ja, lieber, du bist gerecht zu dem... Alaykum salam. Du bist gerecht zu dem Schöpfer. Ja, du gibst ihm sein Recht. Du betest ihn einzeln und allein an. Und du bist manchmal ungerecht zu der Schöpfung. Kein Problem. Bittest Allah subhanallah Vergebung und Allah vergibt dir. Subhanallah. Und er sagt, بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء. Und der Grund ist dafür, wegen ihrem Verständnis, wegen ihrem Glauben zu Isa und an den anderen rechtschaffenen Leuten. يدعوه ويذبح له وينذر له. Sie rufen sie an, sie schlachten für sie oder sie machen Gelübde für sie und so weiter. تبين لك كيف صفة الإسلام. So, wenn du das verstanden hast, ja, wenn du das verstanden hast, dann wird dir die Eigenschaft oder die, dann wird dir klar, wie der Islam ist. Der Islam ist eigentlich ganz einfach. Ja, das ist der Grund, das ist der Kern, womit alle Propheten gekommen sind. Ja, bete Allah allein an und geselle ihm nichts bei. Ganz einfach eigentlich. Subhanallah. Aber wir Menschen sind so, wir wollen gerade das machen. Wir wollen gerade diese Sache. Wenn uns etwas verboten wird, dann wir wollen machen. Also heute die Gesellschaft ist so kaputt, die sagen, wenn es verboten ist, dann macht es Spaß. Was ist das? Was ist das? Derjenige, der dich erschaffen hat, er weiß, was für dich gut ist. Er sagt, wenn du dich daran hältst, ja, dann hast du ein gutes Leben in diesseits und ein besseres im Jenseits. Du sagst, nein, ich hab jetzt Spaß und dann gehe ich in die Hölle Party machen. Ja, geh mal. Geh mal. Subhanallah, wenn du die Hölle, nein, nicht wenn du die Hölle siehst. Wenn du am Sterben bist, die machen in diesen Filmen so schöne Tod. Oh. Bei Allah, die Kuffar, wenn sie sterben, ihr Gesicht wird schwarz. Ja? Und sie sagen, ja Allah, lass mich zurück, jetzt glaube ich. Hey, jetzt ist zu spät, jetzt hast du schon Engel gesehen. Jetzt hast du schon gesehen, was da nach dem Tod ist. Hey, dann brauchst du, da würde ich auch glauben. Ja? Da wird jeder glauben. Jeder, wenn du die Engel siehst und den jüngsten Tag siehst und Allah siehst, dann ist er, wo ist die Prüfung? Wo ist die Prüfung? Subhanallah. Deswegen, Subhanallah, der Islam ist eigentlich ganz einfach. Bete niemanden an, außer Allah, Subhanahu wa ta'ala. Er sagt, tabayyana laka kayfa sifat al-Islam alladhi da'a ilayhi نبيك صلى الله عليه وسلم zu dem dich dein Prophet صلى الله عليه وسلم aufgerufen hat وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل die meisten Menschen wissen nicht von dieser Sache Bescheid. Die meisten Muslime davon wissen nicht Bescheid, aber die meisten Menschen wissen nicht, wie einfach der Islam ist. Viele Leute die nehmen den Islam aus so kleinen Gründen nicht an. Die sagen, wenn ich jetzt Islam annehme, dann muss ich meine Freundin verlassen. Die sagen, wenn ich jetzt Islam annehme, dann darf ich keinen Hund mehr haben. Die sagen, nimm Islam an, behalte deinen Hund. Nimm Islam an, behalte deine Freundin. Nimm Islam an, trink Alkohol. Aber bete Allah alleine an, wo ist dein Problem? Bete Allah alleine an. Mach das, dann führt das zum anderen. Das eine führt zum anderen. Bete Allah alleine an, lass die Anbetung auf falsche Götter, dann dein Herz reinigt sich. Dann fängst du an mit Gebet. Dein Herz reinigt sich, dein Körper reinigt sich. Step by step. Subhanallah, rette dich vom Feuer und dann beschwer dich über andere Sachen. Subhanallah, die Leute, die brennen und die sagen, du kannst, meine Fußlehne ist noch nicht ganz richtig, kannst du ein bisschen hoch machen. Subhanallah, gibt Leute, die sagen, wenn ich jetzt Islam annehme, dann muss ich zugeben, dass mein Vater in der Hölle ist. Weil sein Vater ist tot, war Käfer. Und das kann ich nicht akzeptieren. Ich kann nicht akzeptieren. Ja, dein Vater ist vorbei. Rette doch dich, willst du in derselben Situation landen? Subhanallah. Diese Sachen sollten uns nicht aufhalten. Der Islam ist einfach. Der will von dir eine Sache. Das muss ich verstehen, eine einzige Sache. Dass Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anbeten. Für niemand anderes rufst du an, niemand anderes bittest um Hilfe. Ich rede nicht von normaler Hilfe. Ich sage, Achi, kannst du bitte mir das tragen? Ich rede von, ja Allah, wenn du sagst, Achi, gib mir bitte ein Kind. Stell dir vor, ich komme zu dir und sage, Achi, kannst du mir ein Kind geben? Dann würdest du denken, ich bin Kriminelle, ich will von dir, dass du irgendwelche Kinder klaust. Anstelle für der Tote, was will der Tote machen? Du kannst mir nicht mal ein Kind geben, du bist lebendig. Allah ist derjenige, der Leben gibt. Allah subhanahu sagt, er gibt, wem er will, Jungs, wem er will, gibt er Mädchen. Und wem er will, gibt er Mädchen und Jungs. Und wem er will, lässt er ohne Kinder. Wer macht das? Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht Hassan, nicht Hussein, nicht Badawi, nicht Abdul Qadir, nicht irgendjemand anders. Allah subhanahu wa ta'ala alleine macht das. Subhanallah. Der Sheikh sagt in der Weite, وَتَبَيَّنَ لَكَ مَعْنَا قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بَدَأَ الْإِسْلَامِ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ. Und der Sheikh bringt hier den Hadith. Er sagt, dann wird klar die Aussage vom Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم, der Islam hat fremd begonnen und er wird wieder fremd zurückkommen. Hier muss man sagen, erstmal die Aussage passt hier nicht ganz rein. Die Aussage passt hier nicht ganz rein. Er hat nicht viel mit dem Text zu tun. Und zweitens, das ist jetzt eine falsche Auflage hier, wie ihr seht. Hier steht, dass der Hadith in Muslim überliefert ist und das ist falsch. Der Hadith ist in Ahmed überliefert und die Überlieferungskette ist da'if. Also diese Kette, diese Hadith, was man kennt, der Islam wird, war fremd, fremd angefangen und wird wieder fremd zurückkommen. Der Hadith ist bezüglich dessen da'if. Und es gibt zwar Shahid auch bei Ahmed, aber der ist auch daif. Es gibt das Hadith-Wissenschaften, wenn sich mehrere Hadithe gleich ähneln, dann können sie stark werden. Aber trotzdem, die Hadith-Gelehrten sagen bezüglich dessen, dass der Hadith schwach ist. Und er passt auch nicht wirklich jetzt in diese Sache rein. Aber man könnte das so vielleicht versuchen mit reinzunehmen, indem man sagt, der wahre Islam ist unbekannt gewesen damals. Und heute ist auch unbekannt. Oder es wird eine Zeit kommen, wo der wahre Islam unbekannt ist. Wie einfach der Islam ist. Dass der Islam kein Terror ist und Mörder und diese Sachen, was sie uns sagen wollen. Nein. Subhanallah. Subhanallah. Der Islam ist dazu da, um den Leuten leicht zu machen. Um ihr Leben leicht zu machen. Subhanallah. Dass dich befreit von der Anbetung der Geschöpfe und dich verleitet zum Anbetung zum Schöpfer. Subhanallah. Dein Leben einfach macht. Und stell dir vor, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, stell dir vor, du hättest eine geheime Anleitung von deinem Leben. Wenn du das lebst, ich mache jetzt nur einen Teil, wenn du das lebst, du bist reich im Diesseits und reich im Jenseits. Wir reden reich, nicht Gesundheit, nicht Ding, nur reich. Jeder von uns würde diese Bedienungsanleitung lesen wollen. Und die Reichen, die krank sind, die wollen die Bedienungsanleitung für Krankheit. Also wenn sie das machen, wenn sie so leben, ja, zum Beispiel kein Schweinefleisch und so weiter. Ja, Schweinefleisch ist toxisch, giftig, nebenbei. Ja, viele denken immer, wir essen Schweinefleisch einfach so nicht. Ja, natürlich, an erster Stelle essen wir Schweinefleisch nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala das sagt. Aber es hat Gründe, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat alles erschaffen und er sagt uns nicht einfach so etwas. Ja, er hat diese Sachen, warum hat er es dann erschaffen, sagen manche. Allah erschafft, was er will, um dich zu prüfen, subhanallah. Um dich zu prüfen und im Endeffekt, Allah macht, was er will. Ja, Allah sagt im Koran, wir haben die Himmel und die Erde und alles, was dazwischen ist, erschaffen, um zu sehen, wer von euch die besten Taten macht. Ja, um euch zu prüfen. Subhanallah. Auf jeden Fall kommen wir zum Abschluss langsam. Der Sheikh sagt weiter, فَاللَّهَ اللَّهَ يَا إِخْوَانِي تَمَسَّكُوا بِأَصْلِ دِينِكُمْ. Er sagt, dieses Allah, Allah ist eine Aussage so, meine lieben Brüder, also so eine Aussage wie Allahu Akbar und so, ist schwer zu übersetzen. Er sagt, meine lieben Brüder, haltet an der Grundlage, an dem Asl, an der Grundlage eurer Religion fest. Und am Anfang und am Ende und an der Grundlage und an dem Kopf oder an der Wurzel und an der Spitze. Er sagt, und die Grundlage, die Grundlage ist Shahadat an la ilaha illallah. Shahada, also dass du weißt, dass du bezeugst, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Wa'arifu ma'naha, und wisst auch die Bedeutung davon. Und das haben wir gelernt und wir lernen noch weiter, inshallah. Und kennt die Bedeutung, weil viele sagen la ilaha illallah und sie wissen die Bedeutung nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Dass du nicht einfach sagst, La ilaha illallah ist so gewaltig, subhanallah, ist so gewaltig. Wenn du das mit Überzeugung, mit Wissen sagst, das wirft so viele schlechte Taten weg von dir, subhanallah. So viele schlechte Taten, wie der Hadith, der überliefert wird, obwohl der auch nicht 100% authentisch ist, wie der Hadith, der überliefert wird mit dem Mann, der 99 schlechte Taten getan hat. Und die wird auf eine Waagschale gelegt, und er sagt, ich bin verdorben, ich bin fertig, für immer in der Hölle. Und dann sagt, warte. Dann sagt, da ist noch ein Blatt, so eine Karte, so ein Stück Karte. Sagt, was soll diese Karte mir bringen? Und auf der Karte steht La ilaha illallah drauf. Und sie legen das drauf auf die andere Seite und das schmeißt die ganzen Dinge weg, subhanallah. Und er kommt ins Paradies. So ist La ilaha illallah. Wenn man weiß, was man da sagt. Ja, du sagst ja auch im Deutschen nicht einfach so irgendwas, was du nicht weißt. Also du gehst ja nicht einfach zu deinem Bruder. Machst du nicht. Ja, ohne Spaß. Das machst du nicht. Wieso sagen wir auf Arabisch etwas, was wir nicht wissen? Ja? Du kannst kein Arabisch, kein Problem. Aber La ilaha illallah Muhammad, musst du wissen. Du musst wissen, was es ist. Du musst das verstehen. Du musst das lernen. Und dann sagt der Sheikh weiter, ihr liebt die Shahada und ihr liebt die Leute von der Shahada. Die Leute von La ilaha, also die Gläubigen. Ihr liebt die Gläubigen. Subhanallah. Er sagt, waj'aluhu ikhwanakum. Und ihr macht sie zu euren Brüdern. jemand der sagt La ilaha illallah und er sagt ich bin Gläubiger, er sagt La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lieb ihn und was machen zu deinem Bruder, subhanallah. Walau kanu ba'idin, auch wenn sie weit sind, auch wenn sie weit von dir entfernt sind. Und er sagt wakfuru bit tawagit wa'aduhum wa'abghaduhum, und hasst die Tawagit, also die, ich sage jetzt mal falschen Götter, hasst die falschen Götter und verleugnet die falschen Götter, verleugnet, also leugnet die falschen Götter und hasst sie und bekämpft sie. وَأَبْغَدُوا مَنْ أَحَبَّهُمْ أَوْ جَادَلَ عَنْهُمْ أَوْ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ أَوْ قَالَ عَلَى أَوْ قَالَ مَا عَلَيَّ مِنْهُمْ. Und hasst jene, die sie lieben oder für sie sprechen oder sie nicht zu, zu Kafir erklären und sagen, ich bin nicht von denen. Und hier ist ein wichtiger Punkt anzusetzen. Hier ist ein wichtiger Punkt anzusetzen. Wir reden wieder allgemein. Ja, diese Aussagen sind allgemein. Nummer eins, Nummer zwei. Ja, der Sheikh macht Aussagen, die man richtig verstehen muss. Ja? Weil hier ist immer so eine, hier ist immer so die Sache von den heutigen Takfiris, die da reinfallen und sagen, ha, guck, der Sheikh hat gesagt so und so. Nein, nein, der Sheikh hat nicht so gesagt, so und so. Du weißt nicht, was der Sheikh gemeint hat. Kann ich nicht sagen. Ja, da steht es doch. Ja, du kannst nicht einfach interpretieren von deinem Gedanken. Du kannst nicht einfach denken, ja, so und so. Die Gelehrten erklären die Gelehrten, subhanallah. Du kannst nicht einfach kommen und sagen, so und so. Nein, nein, nein. Er sagt, hasst jene, die sie lieben. Wen? Ja. Allah subhanallah sagt, du findest kein Volk, das jene liebt, die Allah und seinen Gesandten bekämpfen. Ja, das hatten wir schon mal. Kannst du jemanden lieben, der dich und deine Familie bekämpft? Sagst du, das ist mein bester Freund? Der bekämpft, der redet schlecht über deinen Vater und deine Mutter, der beschmeißt sie mit Schmutz und Dreck und der macht solche Sachen und sagst, das ist mein bester Freund? Könnt ihr das? Ja, sagt ihr, das ist mein bester Freund? Gibt Leute, die heute die machen so. Gibt Leute, die machen so. Deswegen, wir hassen diese Leute, weil sie Allah und seinen Gesandten bekämpfen. Ja, aber wir haben nichts, wir haben kein Problem mit Leuten, die Allah und seinen Gesandten nicht bekämpfen, die uns in Ruhe lassen. Ja, du kannst sogar gut zu ihnen sein. Allah subhanahu sagt im Koran, also Allah hat kein Problem damit, dass du gut zu den Leuten bist, die dich nicht bekämpfen. Ja? Und Allah liebt diejenigen, die Gutes tun. Subhanallah. Ist gut? Das muss man verstehen, subhanallah. Auf jeden Fall muss man immer verstehen, dass das einzige Buch, das keine Fehler hat, Allahs Buch ist. Ja, das ist sehr wichtig. Dass das einzige Buch, das keine Fehler hat, Allahs Buch ist. Und jeder Mensch macht Fehler. Ja, und in jedem Buch finden wir Fehler. Das ist sehr wichtig. Allah subhanahu wa ta'ala hat das absichtlich so gemacht. In jedem Buch gibt es einen Fehler. Und in jedem Gelehrter findest du Fehler. Findest du, musst. Gibt nicht, dass du nicht findest. Ja, manchmal so große Fehler, denkst du, wie kann der das sagen? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Ist von Allah, damit du siehst, dass er nur ein Mensch ist. Nur Allah ist perfekt. Allah ist der Einzige, der alles richtig macht, subhanallah. Und die Gelehrten machen einiges falsch. Die Menschen machen sehr viel falsch und die Gelehrten können einzelne Fehler haben. Aber trotzdem, sie sind unsere Gelehrten. Trotzdem schmeißen wir sie nicht weg. Trotzdem entfernen wir uns nicht von ihnen. Wir halten sogar an ihnen fest. Und wenn sie Fehler haben, dann suchen wir Ausrede. Und wir nehmen nicht diese Fehler. Aber wir nehmen alles andere Gute. Aber leider gibt es heute Leute, die sagen, die warten nur auf einen Fehler. Die sind Tag und Nacht damit mit Video beschäftigt. Sie sitzen bei Gelehrten, bis der Gelehrte einen Fehler sagt. Aha, hast du gesehen? Habe ich nicht gesagt, der ist Mubtada? Habe ich nicht gesagt, der ist Kafir? Guck mal, was er auf eine Aussage sagt. Und vielleicht hat er einfach so falsch gesagt. Wie der Hadith vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der Mann, der sein Kamel in der Wüste verloren hat. Und da, er war kurz vorm Sterben, weil was will er machen ohne Kamel und ohne seine Sachen? Er ist allein in der Wüste. Und dann findet er sein Kamel wieder und er sagt, ja Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Aus Freude, der wusste nicht was, der wollte einfach schnell sagen, hat falsch gesagt. Ja? Hat der Gesandte Allah gesagt, der ist Käfer? Dann sagt er, guck mal, wie er sich gefreut hat, er gesagt. Guck mal, wie er sich gefreut hat und hat nur ein bisschen was falsch gesagt. Ist kein Problem, subhanallah. Deswegen müssen wir aufpassen, weil der Sheikh sagt hier, und wir müssen die hassen, wir müssen die hassen, die sie nicht zu Kuffar erklären. Und hier ist nicht damit gemeint, dass du deine muslimischen Brüder zu Kuffar erklärst. Nein, wir hassen jene, die die Kuffar nicht zu Kuffar erklären. Und wer ist damit gemeint? Die eindeutigen Kuffar. Die Christen, die Juden, die Atheisten. Ja? Diese Leute, die eindeutig nicht vom Islam entfernt. Nicht jemand, der sagt, ich bin Muslim und du sagst, und nach deiner Meinung ist er nicht Muslim. Deine Meinung interessiert uns nicht. Ja? Deine Meinung ist nicht wichtig. Was die, wenn die Gelehrten sagen, der ist Kafir, dann sagen wir auch. Ja? Aber ich rede von Christen und Juden und Buddhisten und Hinduisten und so weiter. Ja? Wenn Leute gibt, die sagen, wenn Leute gibt, die sagen, ja, ich will dich nicht hassen, ja, ist kein Problem. Ist kein Problem. Heißt es, dass er jetzt von der Religion raus ist? Nein. Er sagt, ja, ich will nicht, ja, ich will nicht diese Ding, diese Groll und so, ich will die lieber zum Islam einladen. Ist besser. Ist besser. Subhanallah. Ist besser, dass du die Leute retten willst. Aber was hier wichtig ist, was der Sheikh sagen ist, dass unser Glaube, unsere Grundlage ist, dass wir eigentlich die Kuffar hassen. Warum? Weil sie Menschen sind, was sie nein. Wir gehen ihren Taten gegenüber Allah. Wegen ihren Taten gegenüber Allah. Und Leute, und wir sollten eigentlich diese Leute auch hassen, die sie nicht hassen. Ja, das ist immer so ein Spiel. Ja, wenn du den nicht hast, der den hast, dann viel zu kompliziert, subhanallah. Viel zu kompliziert. Deswegen sagen wir, lass die Leute in Ruhe. Lass die Leute in Ruhe, ob sie die Kuffar jetzt hassen wollen oder nicht. Ist deren Problem. Was für uns wichtig ist, ja, dass wir den Kuffar, was sie tun, hassen. Ja, dass sie die Unrecht, was sie gegenüber Allah tun, hassen. Ja, aber du musst nicht den Menschen hassen. Subhanallah. Und bestes Beispiel ist, wenn deine Eltern nicht Muslim sind. Wenn deine Frau eine Christin oder Judin ist, ja, Allah subhanallah sagt uns zum Frauen, du kannst eine Christin und eine Judin heiraten. Wie kannst du sie gleichzeitig lieben und gleichzeitig hassen? Wie geht das? Wie geht das? Ein Widerspruch im Koran. Ja, khalas, haben wir Islam aufgelöst. Nein! Du liebst sie wegen ihrer Menschlichkeit, aber du hasst sie wegen ihrer Religion. Du hasst sie, weil sie Allah verleugnet. Aber du kannst einen Menschen lieben, weil er guten Charakter hat. Ist kein Problem. Und das muss man hier richtig verstehen, inshallah. Tahib, dann sagt der Sheikh weiter, فَاللَّهَ اللَّهَ تَمَسَّكُوا بِذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تُلْقُونَ رَبَّكُمْ لَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا. Haltet an dieser Sache fest, weil ihr werdet euren Herren treffen und vielleicht, inshallah, ihr werdet euren Herren treffen, indem ihr ihm nichts beigesellt. Ja? Indem ihr ihm nichts beigesellt. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin. Er macht dann eine Dua. Er sagt, oh Allah, lass uns als Muslime sterben und mach uns mit den Rechtschaffenen am jüngsten Tag. Das ist eine Dua, die man im Arabischen macht. Das heißt, lass uns als Gläubige, als Muslime sterben und lass uns mit den Rechtschaffenen sozusagen am jüngsten Tag wieder sein. Dann sagt der Sheikh, وَلِنَخْتِمَ الْكَلَامِ بِآيَةٍ ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. Wir schließen das Ganze ab mit einem Vers, was Allah subhanahu in seinem Buch erwähnt. تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الْكُفْرَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ زَمْنِنَا أَعْظَمُ كُفْرًا مِنَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ. Der uns zeigt, dass der Kufr, dass der Ungläubige der Muschrikin zu unserer Zeit schlimmer ist als der Kufr von den Muschrikin zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, die er bekämpft hat. Ja, und der Sheikh, ja, das ist auch wieder ein paar hundert Jahre her. Subhanallah, ist wieder schlimmer geworden alles. قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Und er bringt eine sehr, sehr schöne Sache, subhanallah. Das ist in Surat Isra. Allah subhanallah sagt, wenn euch ein Unglück trifft, auf dem Meer, wie wir vorhin erwähnt haben mit dem Schiff, dann sagt, das ist ein anderer Vers zu dieser Sache. Dalla man tad'una illa iya. Jene, die außer Allah jemanden anrufen, in dieser Situation, der ist irre gegangen. Der ist komplett in die Irre gegangen. Die Muschrikin damals, was haben die gemacht, das haben wir gesagt, die haben Allah alleine angebetet, als sie Probleme auf dem Schiff haben. Ja? Aber Leute heute, wenn sie auf Schiff sind, ja, sie rufen jemand anders an. Allah sagt über die, ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهِ. Ja, verloren und irre gegangen ist jener, ja, sind jene, die dann in dieser Situation jemand anbeten, außer Allah. Na? فلما نجاكم الى البر اعرضتم. Und wenn er euch dann ans Meer rettet, wenn er euch dann an den Strand rettet, dann wendet ihr euch wieder ab. Dann macht ihr wieder Schirk. Subhanallah. وكان الانسان كفورا. Und der Mensch ist wahrlich undankbar. Ja, der Mensch ist wahrlich undankbar. Und das ist wirklich, wirklich leider so. Da sagt der Sheikh weiter, فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشائخ والمشائخ ولم يستغيثوا بهم بل أخلصوا لله وحده لا شريك له واستغاثوا به وحده. Also ihr habt gehört, dass die Muschrikin, wenn die in die Irre gegangen sind damals, ja, dann haben sie den Schirk unterlassen und nur noch Allah subhanahu wa ta'ala einzig allein angebetet. Und sie hatten Ikhlas drin, Aufrichtigkeit, nicht einfach nur so. Ja. Sie hatten richtig dran geglaubt. Ja. Und sie haben Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein angebetet in dieser Situation. Und so ist Allah subhanahu wa ta'ala. Du kannst der schlimmste Kafir sein, aber wenn dir etwas Schlimmes passiert, oder sagen wir, es passiert dir nichts, aber du betest Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine, aufrichtig, er gibt dir das. Warum? Weil du in dem Moment Allah alleine angebetet hast. Das ist Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt weiter, فَإِنْ جَاءَ رَخَى أَشْرَكُوا. Wenn es ihnen dann wieder gut geht, dann machen sie wieder Schirk. وَأَنْتَ تَرَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ زَمَنِنَا وَلَعَلَّ بَعْدُهُمْ يَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعَالِمِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ زَهَدَ وَاجْتَهَدَ زهد واجتهاد وعبادة إذا مسه الضر قد يستغيث بغير الله. Und du siehst, er sagt zu seiner Zeit, du siehst die Leute heute zu unserer Zeit, wenn ihnen so etwas Schlimmes passiert, und manche von ihnen sogar, die sagen, die sind Wissende, wenn ihnen etwas Schlimmes passiert, obwohl sie so viel Askese haben, so viel sich anstrengen, so viel Ibada machen, und wenn ihnen etwas Schlimmes passiert, dann rufen sie jemand an, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, und dann bringt er ein paar Beispiele, مثل معروف, ja, und das معروف, das ist معروف al-Kurdi von Irak, das war so ein Grabesanbeter, ja, war das, dann ruft man ihn an, auch Abdul Qadir Jailani, und Abdul Qadir Jailani war eigentlich ein großer Gelehrter von Hanbali Madhab, und die Sufis haben ihn zerstört. Also ihn und seinen Namen haben zerstört. Er war ein rechtschaffener Mann, Abdul Qadir Jailani. Er war von Hanbali Madhab, ein großer Gelehrter, zu seiner Zeit. Aber die Leute, die Sufis hauptsächlich, haben ihn zerstört. Er sagt, وَأَجَلَّ مِنْ هَؤُلَا مِثْلُ زَيْدْ ibn Khattab. Er sagt, und Leute, die besser sind als die, Zayd ibn Khattab, wisst ihr, wer Zayd ibn Khattab ist? Der Bruder von Umar ibn Khattab. Was haben die gemacht? Die haben ihn als Götzen genommen. Die haben Grab über ihn gebaut und haben ein Grab angebetet, subhanallah. Und, aber Alhamdulillah, der Sheikh hat diese Sache, als die Familie Saud an die Macht kam, haben diese Sachen zerstört, Alhamdulillah. وَأَجَلَّ مِنْ هَؤُلَا dann sagt er noch, وَالزُبَيْر. وَالزُبَيْر, Zubair ibn al-Awwam. Zubair, wisst ihr, wer Zubair ibn al-Awwam ist? Er ist der Jünger des Propheten, der Retter des Propheten, der Helfer des Gesandten Allahs. Ja, der Helfer des Gesandten Allahs. Was haben sie gemacht? Grab über sein Grab haben sie so eine Moschee gebaut und angebetet, subhanallah. Ja, haben sie diese Sache. Und sie sind frei von diesen Leuten. Und er sagt, وَأَجَلَّ مِنْ هَؤُلَا مِثْلُ رَسُولَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Gibt Leute, sie beten den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Er sagt, Wallahu al-Musta'an. Möge Allah uns helfen. وَعَظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَعَظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَزْلًا أَنَّهُمْ يَسْتَغِيثُونَ بِالتَّوَغِيثِ وَالْكَفَرَ وَالْمَرَضَ. Und schlimmer als das ist, dass sie Leute anbeten, weil die könnte man noch gut zählen, dass sie den Propheten anbeten. Könnte man noch, ja. Dass die Leute irgendwelche falschen Götter anbeten, irgendwelche Götzen anbeten und so weiter. Wie zum Beispiel, er nennt jetzt Beispiele zu seiner Zeit, Shamsan, wa Idris, wa Yunus. Das waren so Götzen zur Zeit von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wa amthalahum, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Die hat er, alhamdulillah, zu seiner Zeit zerstört, als die Familie Saud an die Macht kam. Und Alhamdulillah, damit haben wir das Buch abgeschlossen. Alhamdulillah, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Und damit haben wir das Buch oder das, die kleine Broschüre Tafsir Kalimat Tawhid von dem Sheikh abgeschlossen. Und ich denke, die Sache in diesem kleinen Broschüre ist klar und eindeutig gewesen und hat uns immer wieder das Gleiche erzählt. Und zwar, egal, wenn jemand sagt, ja, das mal ganz kurz zusammenfassen, egal, wenn jemand sagt, ja, aber das ist doch nicht eine Götze, das ist doch ein Prophet, das ist doch ein Engel, das ist doch ein rechtschaffener Mann, dass wir in dieser Sache keinen Unterschied machen. Schirk ist Schirk. Es gibt keinen Unterschied, dass du sagst, das ist besserer Schirk als das. Das ist guter Schirk. Da gibt es nicht. Schirk ist Schirk. Schmeiß dich aus der Religion raus. Und deswegen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und verzeihen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns besser machen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, Schirk zu vermeiden und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, ihn allein einzig und allein anzubeten. Und inshallah, wenn es Fragen gibt, machen wir nach dem Gebet. Okay, machen wir inshallah nach dem Gebet. Barakallahu fikum. Auch für die Leute im Internet, nach dem Gebet werden eure Fragen beantwortet. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.